So klingt die Titelmusik der erfolgreichsten ZDF-Serie aller Zeiten. Und so in etwa klingt die Reaktion einer ZDF-Redakteurin darauf 30 Jahre später in Lerchenberg. Die Redakteurin Billy wirft das Castingband in den Müll. Doch ihre Chefin, Frau Dr. Wolter, hat bei der Drehbesprechung für Billys neues Filmprojekt eine ganz besondere Besetzungsidee. Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen sage, dass ich Sascha Hehn für Ihr Filmprojekt gewinnen konnte? Sie müssten das Castingband eigentlich auch schon bekommen haben, oder? Ja, das ist angekommen. Ich dachte nur... Aber die Schwarzwaldklinik, Billy, ist die erfolgreichste ZDF-Produktion aller Zeiten. Die erfolgreichste US-amerikanische Serie im 20. Jahrhundert war übrigens diese hier. Baywatch, die Rettungsschwimmer von Malibu. David Hasselhoff. He was the star of Knight Rider and Baywatch and even found time to bring down the Berlin Wall. According to his UK manager, he's leaving the United States to pursue opportunities in England. In der britischen Mockumentary Hoff the Record versucht der 63-jährige David Hasselhoff ein Comeback in Großbritannien. Die Comedy-Serie ist aufgebaut wie eine Dokumentation, in der die Figuren zwischendurch in Interviews das Geschehen kommentieren. In der ersten Folge erwartet David Hasselhoff in London ein Casting. Ein Casting für ein David Hasselhoff-Biopic. Als Hasselhoff mit seinem Manager Max das Filmstudio betritt, probt gerade ein junger Schauspieler I've Been Looking for Freedom. Hoff entreißt ihm das Mikro und legt los. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Allerdings fällt die Reaktion auf seine Performance nicht aus wie erwartet. I have seen some unprofessional things on a film set in my life. But I have never seen an old man gyrating about on stage like a pervert. Auch das Casting auf dem Lerchenberg läuft für Sascha Hehn nicht wie geplant. Warum stottert er? Ich bin ein Autist. Anders bin? Ist das jetzt hier versteckte Kamera oder was? Hey, was anders jetzt hier? Leute, ich... Entschuldigung, aber interessiert sich außer mir vielleicht noch irgendjemand für den Film, den wir hier casten? Sascha Hehn bekommt die Rolle nicht. Die Redakteurin Billy wird von ihrem Projekt abgezogen und durch eine ambitionierte Volontärin ersetzt. Bevor Billy wieder eigene Projekte machen darf, muss sie für Sascha Hehn ein geeignetes ZDF-Comeback-Format finden. Die Serie Lerchenberg wurde 2013 zum 50-jährigen ZDF-Jubiläum als hauseigene, selbstreflexive Satire entwickelt, deren Umsetzung leider etwas langatmig und fleischlos geraten ist, weil schnell klar wird, dass das maximale Humormonopol auf dem Lerchenberg bei den Mainzelmännchen liegt. Obwohl Sascha Hehn als abgehalfterter 80er-Jahre-Serienstar durchaus selbstironisches Potenzial mitbringt. Die wirkliche Realsatire hat das ZDF 2014 mit der Ernennung Hehns zum neuen Traumschiff-Kapitän geschaffen. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt geht Lerchenberg in eine zweite Staffel mit Sascha Hehn als Sascha Hehn, Eva Löbau als Redakteurin Billy und Gastauftritten von Roberto Blanco, Jan Böhmermann und Iris Berben. Und, ach so, irgendwas mit Nazis gibt es auch, verspricht der Trailer. Es handelt sich ja schließlich um das ZDF. Die Lacher in Hoff the Record gehen ebenfalls auf Kosten der Deutschen. Nachdem Hasselhoffs etwas merkwürdiger verlorener Sohn Dieter aus Düsseldorf in Hoffs Hotelzimmer auftaucht, um seinen Vater besser kennenzulernen. What's your name? Wait, it's Dieter. Where'd you get my jacket? You gave it to my mother 25 years ago. You know the night that the Berlin Wall fell? Hoff the Record gehört zum Besten, was Unterhaltungsfernsehen bieten kann. Was natürlich in erster Linie David Hasselhoff zu verdanken ist, der sich ausgestattet mit einer beeindruckenden und beneidenswerten Selbstironie in der Serie zum Hoff machen lässt. Das hochkarätige Schauspielerensemble rundum hat im Übrigen maßgeblich am Drehbuch mitgearbeitet. Und für die zweite Staffel hat sich als Gast bereits der Monty Python-Mitbegründer John Cleese angemeldet. Fazit: Eine große Portion Hoff täte dem ZDF sehr gut.